Der Ölteppich. Ryder lag unter seinem Quad vor der Einsatzzentrale, als Mischling Rocky angelaufen kam. Na, Ryder, was machst du? Hallo, Rocky. Ich muss mein Quad reparieren. Brauchst du eine helfende Pfote? Ja, das wäre sehr nett. Könntest du mir mal bitte die Zange reichen? Klar, mach ich. Greifer. Rocky fuhr den Greifer aus, den er in einem kleinen Rucksack auf dem Rücken trug, und holte die Zange aus dem Werkzeugkasten. Dankeschön, Rocky. Draußen in der Abenteuerbucht war Captain Tollpatsch bereits seit dem frühen Morgen mit seinem Schiff, der Flunder, unterwegs. Mann, oh Mann, es ist super schwierig, die vielen Wale in der Abenteuerbucht zu zählen. Die schwimmen immer weg. Wie sagt man, komm zurück, damit ich dich zählen kann in der Walsprache? Er griff nach einem Buch. Oh, hier steht es. Was war das? Oh, das hört sich nicht an wie ein Wal. Es war auch keiner. Es war ein Tanker. Ein riesengroßer. Und er war viel zu dicht an den Felsen. Oh, oh. Das sah nicht gut aus. Sofort steuerte der Captain die Flunder neben den Tanker, wo der Kapitän besorgt über die Reling schaute. Ahoi da oben! Ist alles in Ordnung? Mir geht es gut, aber ich glaube, ich habe den Felsen gerammt. Das Schiff hat ein Loch und jetzt läuft Öl aus. Keine Sorge, ich weiß, wen ich anrufen kann. Sofort griff Captain Tollpatsch zu seinem Telefon. Jetzt zählte jede Minute. Schraubenschlüssel, bitte sehr. Ryder und Rocky waren unterdessen immer noch mit dem Quad beschäftigt. Schraubenzieher, kommt sofort. Und dann klingelte Ryders Handy. Pawpad. Pawpad. Rocky gab Ryder das Telefon. Hier ist Ryder. Wir haben einen sehr, sehr schlimmen Notfall in der Bucht. Ein Schiff hat die Felsen gerammt und es verliert Öl. Öl? Das ist richtig schlimm für die vielen Tiere, die in der Bucht leben. Das stimmt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Fische und Vögel und die anderen Meerestiere vor dem Öl geschützt werden. Davon können sie nämlich krank werden. Oh, oh. Was ist denn, Captain? Ein paar Wale schwimmen auf das Öl zu. Es waren zwei. Ein großer und ein kleiner. Nicht näher kommen! Der große Wal schien den Captain zu verstehen und stoppte. Aber der Kleine schwamm weiter. Oh, Vorsicht! Zu spät. Der kleine Wal war direkt in das Öl geschwommen. Oh nein! Der Babywal hat ganz viel Öl auf dem Kopf. Das ist furchtbar. Fürchterlich furchtbar. Wir sind unterwegs, Captain. Ich meine, danke. Beeilt euch. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Rubble war gerade auf dem Weg zur Einsatzzentrale und hatte zwei große Säcke auf dem Rücken, aus denen es sehr gut duftete. Ich freue mich schon auf das neue Hundefutter. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Alle Fellfreunde liefen los, als die Chips an ihren Halsbändern anfingen zu blinken. Auch Rubble. Marshall war dicht hinter ihm und kam schnell näher. Achtung, ich komme. Aber da rannte er Rubble bereits über den Haufen. Die Säcke fielen hin, gingen auf und das ganze Hundefutter verteilte sich auf dem Boden. Marshall, ist alles in Ordnung? Haben Sie mehr Käse ins Futter gemacht? Los, komm! Aber der kleine Dalmatiner musste wenigstens einmal probieren. Lecker! Dann flitzte er Rubble hinterher zum gläsernen Fahrstuhl. Und jetzt hatte er es so eilig, dass er auf dem Futter ausrutschte und direkt auf seinen Freunden landete. Ich weiß, ich bin ein bisschen tollpatschig. Ein bisschen? Auf dem Weg nach oben schlüpften die Fellfreunde in ihre Einsatzanzüge. Und als der gläserne Fahrstuhl die oberste Etage erreichte, waren alle startklar. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Hört zu, Freunde. In der Abenteuerbucht gibt es einen schlimmen Notfall. Ein Schiff hat ein Loch und verliert Öl im Meer. Boah, dann wird der Strand ja total schmutzig und die ganzen Tiere in der Gegend auch. Ein Babywal ist schon durch das Öl geschwommen. Seht euch das an. Ryder zeigte auf den großen Bildschirm. Durch das Öl können die Tiere Hautausschlag bekommen und Schwierigkeiten beim Fressen und Atmen. Wir brauchen ein Rettungsteam da draußen, um den Wal sauber zu machen. Und das Wasser. Ganz schnell. Zuma, wir brauchen dich und dein Luftkissenboot, um das Loch zu verschließen. Ab ins Wasser! Marshall, du kannst mit deinem Wasserschlauch das Öl von dem Babywal abspritzen. Kathi könnte dir dabei sicher helfen. Marshall macht's! Bei diesem Einsatz brauche ich viele helfende Pfoten. Die anderen Fellfreunde halten sich bereit. Geht klar! Ja! Verlass dich auf uns! Alles klar! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Ryder lief zu der Stange hinüber, die bis ins Erdgeschoss reichte, und ließ sich daran hinunter. Juhu! Suman, der kleine Labrador, dagegen sprang zu der Rutsche mit den vielen Kurven und sauste auf ihr direkt zu den Garagen hinab, wo die Fahrzeuge der Fellfreunde standen. Er landete genau in seinem Luftkissenboot, das, wie Ryder Squad, auf dem Land und auf dem Wasser fahren konnte und machte es startklar. Auch Feuerwehrhund Marshall war nun auf der Rutsche und saß wenig später bereits in seinem Feuerwehrauto mit der langen Leiter und den Wasserspritzen. Es konnte losgehen. Suma, Ryder und Marshall rasten quer durch die kleine Stadt zum Hafen hinunter und hatten keine Zeit zu verlieren. Unterwegs aber trennten sie sich. Marshall nahm die Abzweigung zum Strand. Suma und Ryder fuhren weiter geradeaus und dann die kleine Rampe hinunter, die direkt ins Wasser führte. Rettungsweste aufblasen! Ryder fuhr die Kufen seines Quads aus und sauste an der Seite von Suma und seinem Luftkissenboot über die Wellen und hinaus aufs Meer. Feuerwehrhund Marshall erreichte jetzt die Stelle des Strandes, an der Kathi und Katzi ihn bereits erwarteten. Hallo Kathi, danke für die Hilfe. Kein Problem, Marshall. Ich habe hier Spezialseife, um dem Babywal das Öl abzuwaschen. Und ich habe Wasser dabei. Aus den Düsen, die an seinem Rucksack befestigt waren, schoss ein dicker Wasserstrahl. Und er traf genau die kleine graue Katze. Ups, tut mir leid, Katzi. Katzi sah ziemlich beleidigt aus, aber Kathi und Marshall entdeckten jetzt Ryder und Suma, die direkt auf den Tanker zufuhren, neben dem sich ein schwarzer Ölteppich im Wasser ausgebreitet hatte. Je eher wir das Loch verschließen, desto weniger Öl müssen wir wegmachen. Und wir müssen den kleinen Wal sauber machen. Ryder winkte zu dem Kapitän hinauf. Haben Sie zufällig etwas, womit wir das Loch verschließen können, damit das Öl nicht weiter ausläuft? Ich habe das hier. Er ließ eine Art großen Gummiball zu Ryder hinunter. Ein Bootsfender. Prima. Ein Bootsfender diente eigentlich zum Schutz eines Schiffes beim Liegen im Hafen, indem er die Außenwand des Schiffes von der Kaimauer trennte. Aber Ryder dichtete mit ihm das Loch im Tanker ab. Er passt. Jetzt kann erstmal kein Öl auslaufen, bis das Loch richtig repariert wurde. Danke, Ryder. Kein Problem. Jetzt müssen wir erstmal den Babywal waschen. Haben Sie ihn gesehen, Captain Tollpatsch? Nein, habe ich nicht, Ryder. Aber er kann nicht weit sein. Wir müssen den Wal zum Strand bringen, damit Marshall und Kathi ihn sauber machen können. Haben Sie irgendwas, womit wir die Wale anlocken können? Ja, ich habe jede Menge Fisch an Bord. Klasse. Suma, dein Rettungsring. Rettungsring. Der Rettungsring war an einem langen Seil befestigt und landete nun genau neben der Flunder. Captain, wenn Sie Suma etwas von dem Fisch mitgeben, dann folgt ihm der kleine Wal vielleicht an den Strand. Ah, tolle Idee, Ryder. Captain Tollpatsch stellte einen Eimer mit Fischen so in den Rettungsring, dass Suma ihn hinter sich herziehen konnte. Kaum war er losgefahren, tauchte auch schon der Kopf des kleinen Wals auf. Ich glaube, es funktioniert. Komm und hol ihn dir. Mit Hilfe des Fisches lockte Suma den Wal immer näher zum Strand. Kathi, Marshall, haltet euch bereit. Der schmutzige Babywal braucht dringend eine Wäsche. Zum Glück habe ich meinen extra großen Schrubber mitgebracht. Der Wal wusste nicht so recht, was er davon halten sollte. Hab keine Angst. Während wir dich sauber machen, kannst du was essen. Kathi warf ihm einen Fisch zu, den sich der Wal schmecken ließ. Jetzt konnte Kathi loslegen. Mit dieser Spezialseife kriege ich das Öl ab, ohne deine Haut zu verletzen. Keine Sorge, es wird dir gefallen. Kathi tauchte den Schrubber in die Seife und begann vorsichtig, das Öl zu entfernen. Siehst du, eine Wäsche ist gar nicht so schlimm. Ryder und Captain Tollpatsch dachten unterdessen angestrengt nach. Wir brauchen etwas, um zu verhindern, dass sich das Öl ausbreitet. Ich habe nichts, womit man so einen großen Ölteppich aufhalten könnte. Wir müssen selbst irgendwas herstellen. Ryder griff nach seinem Handy. Rocky! Hey, Ryder, was gibt es? Ich brauche ganz viele Handtücher, um etwas zu basteln, womit wir das Öl aufsaugen können. Ja, geht klar, Ryder. Wir treffen uns am Strand. Bring mit, was du finden kannst. Rocky rockt. Es dauerte nicht lange, bis Rocky in seinem Recycling-LKW am Strand auftauchte, wo Ryder und Suma ihn schon ungeduldig erwarteten. Boah, Rocky, du hast ja haufenweise Handtücher. Ja, das müsste auf jeden Fall reichen. Die anderen Fellfreunde haben mir geholfen. Wir müssen die Abenteuerbucht unbedingt retten. Okay, wir drehen die Handtücher fest zusammen und verknoten sie miteinander. Dann haben wir eine Art großen Wischmopp, den wir übers Wasser ziehen, um das ganze Öl aufzusaugen. Seht mal her. Ryder legte eines der Handtücher um eine Wasserpfütze herum. Das ganze Wasser wird aufgesogen. Dasselbe passiert nachher mit dem Öl. Cool. Ich verstehe. Da müssen wir aber viele Handtücher aneinander knoten. Gut, dass wir das richtige Werkzeug haben. Ruff, ruff. Greifer. Der kleine Mischling fuhr den Greifer aus. Gute Idee, Rocky. Und so ging es ganz schnell, die vielen Handtücher zusammenzudrehen und aneinander zu knoten. Kann losgehen, Freunde. Die Freunde spannten das lange Handtuchseil zwischen Quad und Luftkissenboot. Dann fuhr Zuma von links auf den Ölteppich zu und Ryder von rechts. Sie kreisten den Teppich immer weiter ein. Die Handtücher sogen das Öl auf und der Teppich wurde immer kleiner und kleiner. Gut gemacht, Zuma. Wir haben das meiste Öl aufgesogen, bevor noch mehr Tiere hineingeraten. Auch Kathi und Marshall waren fast fertig. Okay, und jetzt abspülen. Wasser! Jetzt war auch das letzte Öl vom Kopf des kleinen Wals verschwunden. Der freute sich darüber so sehr, dass durch das Blasloch auf seinem Kopf ein großer Wasserstrahl herausschoss. Der traf Marshall und dieser purzelte Hals über Kopf die Feuerwehrleiter hinunter. Ich hatte wohl auch eine Wäsche nötig. Kathi lachte den kleinen Wal an. Jetzt bist du sicher und sauber. Du vermisst bestimmt deine Mami. Oh, ich glaube, sie wartet schon auf dich. Tatsächlich. Die Walmutter schwamm draußen im Meer aufgeregt hin und her. Und das Walbaby war jetzt nicht mehr zu halten. Wenig später schmiegten sich die beiden auch schon glücklich aneinander. Oh. Auch der Tanker konnte nun seinen Weg fortsetzen. Ach, danke, Ryder. Das Loch von dem Schiff wird jetzt repariert. Und eure Handtücher haben das ganze Öl aus der Bucht aufgesogen. Die Helfer auf vier Pfoten haben mal wieder alles in Ordnung gebracht. Gut, dass wir helfen konnten, Captain. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Und dafür waren auch die beiden Wale den Fellfreunden sehr dankbar. Was haben sie gesagt? Ich glaube, sie haben Danke gesagt. Hey, habt ihr das gehört, Freunde? Ihr wart toll. Ja, alle waren auch sehr zufrieden mit sich. Jetzt bleibt nur noch eine Sache. Sky, du weißt, was du tun musst. Na klar, Ryder. Sky fuhr die kleinen Flügel aus ihrem Rucksack aus und schnappte sich den Eimer mit den Fischen. Ja! Ja. Dann flog sie zu den Walen aufs Meer hinaus und kippte den Eimer vor ihnen aus. So, jetzt sind sie gefüttert und jetzt, Freunde, seid ihr dran. Zurück zur Zentrale. Dort ließen sich die Fellfreunde das neue Hundefutter schmecken. Und das war wirklich sehr, sehr lecker.